Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 571 an Schiller. Es war mir sehr angenehm zu hören, dass die gestrige Aufführung um vieles besser als die erste gegangen ist. Es lässt sich nun überlegen, was man tut, um nach einer Pause die dritte noch weiter zu treiben. Erzeigen Sie mir heute das Vergnügen, Sie mittags zu Tische bei mir zu sehen. Morgen sind Sie zu Durchlauch dem Herzog aufs Zimmer eingeladen, der ich recht wohl zu leben wünsche. Weimar, am 3. Februar 1799. Geht.